Protokolle 1.23. Schauen Sie auf diese vom Alkohol berauschten, vom Weingenuss stumpfsinnig gewordenen Tiere, die das Recht, unbeschränkt zu saufen, gleichzeitig mit der Freiheit erworben haben. Wir dürfen nicht dulden, dass die Unsrigen auf diese tiefe Stufe herabsinken. Protokolle 1.24. Die nichtjüdischen Völker sind durch den Alkohol verdummt. Verdummt ist ihre Jugend durch das Studium der Klassiker und durch frühzeitige Ausschweifungen, zu denen sie von unseren Helfershelfern in den reichen Häusern, wie zum Beispiel Hauslehrern, Dienstboten, Erzieherinnen, von unseren Handelsgehilfen, unseren Weibern, an den Vergnügungsstätten der Nichtjuden verleitet wurden. Zu letzterem rechne ich auch die sogenannten Damen der Gesellschaft, die die Liederlichkeit und den Luxus jener Weiber freiwillig nachahmen.